ist ganz einer in den Augen beide. Man sieht der Rosenwunder auf der Heide. Die Blumen hängen durch das Gras, die schon eine Wiese getauert was. Dami mein Geselle seinem Kranz las. Dami mein Geselle seinem Kranz las. Zergangen. Junat ist kurz, der Tag beginnt langen. Es hebt sich eine, wenn es dich gut sieht. Du alte Werde Freude gibt. Was gesungen ist, der Vögel noch sieht. Was gesungen ist, der Vögel noch sieht. Seine Krise gar vergessen. Der Meier ist auf ein grünes wie gesessen. Er hat gewonnen Lobes viel. Bin die Balde tot gespielt. Du weißt wohl, dass ich mit einem Weibe will. Du weißt wohl, dass ich mit einem Weibe will.